Morgenandacht, Reinhard Hirtler, 1. Korinther 1, Tag 22. Hallo, hallo, hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Lasst mal sehen, was Paulus uns in Vers 24 lehrt. Hier sagt er: Für die aber, die auserwählt sind, ihm zu folgen, sowohl Juden als auch Griechen, ist er Gottes mächtige Kraft. Klingt das nicht ein bisschen nach Calvinismus? Ich meine, für die, die auserwählt sind, ihm zu folgen? Das bedeutet also, siehst du, Gott hat einige auserwählt und den anderen gibt er keine Chance. Nein, nein, nein, nein. Gott hat einige auserwählt? Nun, das scheint die Bibel zu sagen. Aber weißt du, Gott wählt aus, weil er alle Dinge kennt. Gott weiß also bereits, wer ihn annehmen und wer ihn ablehnen wird. Denn er ist Gott. Wenn Paulus also von Gott hat auserwählt spricht, meint er nicht, dass Gott einige auserwählt und andere verworfen hat. Denn die Bibel ist sehr eindeutig. Wenn du die ganze Bibel studierst, dass Gott will, dass alle gerettet werden. Das hat Paulus auch an Timotheus geschrieben. Wenn Gott nun ein Gott wäre, der sagt, ich lasse meinen Sohn für alle sterben. Und dann sagt er, ich will, dass alle gerettet werden. Danach sagt er, mein Sohn hat bereits die ganze Welt mit mir versöhnt. Und anschließend sagt er, oh, aber nur einige habe ich auserwählt. Das wäre ein Gott, der keinen Sinn macht. Das wäre ein Gott, der sich selbst total widerspricht. Wir müssen die Bibel natürlich immer in ihrem Kontext auslegen und auch im Kontext der ganzen Bibel. Was bedeutet das also? Das bedeutet, dass Gott wusste, wer ihn annehmen würde, also hat er diesen Menschen auserwählt. Weil Gott in seinem Vorauswissen diese Wahl getroffen hat, bedeutet das nicht, dass es jemanden gibt, der das Evangelium nicht annehmen kann. Schau, was hier steht. Diejenigen, die auserwählt wurden, ihm zu folgen, sowohl Juden als auch Griechen, also gibt es keinen Unterschied, er, das ist Jesus Christus, ist Gottes mächtige Kraft, Gottes wahre Weisheit und unser Messias. Ich frage dich etwas. Was brauchst du mehr? Wenn du verstanden hast, dass Jesus Gottes mächtige Kraft für dich ist, welche Kraft brauchst du dann noch, die nicht in Jesus steckt? Er ist deine Kraft, dich zu retten, um dich für immer zu retten und dein Heil zu sichern. Ich frage mich, ob so viele Menschen keine Heilsgewissheit haben, weil sie nie wirklich das volle und wahre Evangelium gehört haben. Sie haben eine Menge menschliche Weisheit gehört. Sie haben viele kluge Erklärungen gehört, aber sie haben nie die Einfachheit des Evangeliums gehört, die besagt, es ist nichts Kluges, es ist etwas ganz Einfaches, was Jesus am Kreuz alles vollbracht hat. Wenn wir unsere ganze Hoffnung und unser ganzes Vertrauen auf das Kreuz setzen würden, weißt du, was dann passieren würde? Wir würden verstehen, dass die Kraft, die wir brauchen, eine Person ist und diese Person heißt Jesus. Anstatt also zu versuchen, unseren Glauben in die Kraft zu setzen, würden wir unseren Glauben in Jesus setzen. Vergiss nicht, der Kontext ist die Errettung. Gottes mächtige Kraft zur Rettung ist also Jesus, nicht du. Wenn Jesus Gottes rettende Kraft ist, warum glaubst du dann, dass du deine Rettung verlieren kannst? Verliert Jesus denn plötzlich seine Macht? Ist er morgen nicht mehr stark genug, um dich zu retten? Oder wenn du schwach bist, wenn du fällst und sündigst, ist er nicht mehr stark genug, um dich zu retten? Verstehst du? Wir haben so viel Vertrauen in so viele verschiedene Dinge gesetzt, aber nicht in Jesus Christus. Und die Bibel sagt, dass er die wahre Weisheit und unser Messias ist. Jesus Christus ist also die höchste Manifestation von Gottes Kraft. Wir müssen jeden einzelnen Tag unseres Lebens auf ihn vertrauen. Wenn wir jeden Morgen aufwachen und unser ganzes Vertrauen in Jesus setzen und in das, was er am Kreuz getan hat, wie können wir uns dann Sorgen um die Zukunft machen? Wenn wir unser ganzes Vertrauen in Jesus setzen und in das, was er am Kreuz getan hat, warum brauchen wir dann noch menschliche Weisheit, wenn Jesus selbst unsere Weisheit geworden ist? Wo auch immer du in der Bibel hinschaust, wenn du anfängst, die Bibel mit der Brille des neuen Bundes zu lesen, wirst du feststellen, dass du Jesus überall siehst. Wo auch immer du in die Bibel schaust, Jesus ist der Mittelpunkt. Morgen werden wir fortfahren.